Kapitel 6. Adam kam aus dem Strahlen nicht mehr raus. Trotz der Umstände war es schön gewesen, Marianne wiederzusehen. Auch Vincents Miene schien sich zu verbessern und jetzt waren sie auch noch auf dem Weg nach oben ins Großraumbüro, wo er Viktor und alle seine alten Kollegen wiedersehen würde. Klar hatte er sich vor diesem Moment 2 Jahre lang gedrückt und oft überlegt, ob er sich überhaupt damit wohlfühlen würde, die anderen wiederzusehen. Gut, seine Rückkehr in die Dienststelle war jetzt eher ein Zufall, aber Adam war dankbar. »Schön, dich zu sehen, Adasch«, murmelte Viktor in seine Schulter, als er ihn gerade umarmte. »Na, dich erst«, erwiderte Adam. »Hast es auch immer noch nicht rausgeschafft aus diesem Loch, wie?« Viktor schüttelte nur missbilligend den Kopf, grinste aber immer noch. »Ich bin einfach froh, dass du wieder da bist, wenn auch nur kurz. Ich glaube, Vincent wäre sonst irgendwann explodiert.« Den letzten Halbsatz flüsterte Viktor nur, aber Adam verstand ihn trotzdem. Er hob eine Augenbraue. »Hä? Was meinst du?« Viktor betrachtete ihn vorwurfsvoll und Adam war dankbar, dass Vincent sich eben kurz auf die Toilette verabschiedet hatte. Viktor warf einen neckischen Blick hinter sich, bevor er Adam leicht am Arm berührte und ihn etwas abseits führte. »Was zum Teufel?« »Naja, ich sage mal, es war für uns alle nicht leicht, dass du gegangen bist«, brummte Viktor kryptisch. Adam schluckte. Das wusste er inzwischen. Ja, sicher hatte er auch den anderen nichts weiter gesagt, als er damals gekündigt hatte. Aber Viktor und er hatten im Frühjahr mal telefoniert und da schon vieles besprochen. Unter anderem, wie Viktor es ihm nie verzeihen würde, etc. etc. und dass sich Adam schon mit mindestens 10 Grillabenden und Unmengen Bier entschuldigen müsse. Viktor war zwar nachtragend, aber er wusste nach all den gemeinsamen Jahren auch, dass Adam manchmal für sich sein musste. Er verstand das und Adam schätzte ihn dafür. Aber auch dieses Verständnis machte seine Taten nicht ungeschehen. »Vincent ist anders, seit du weg bist«, begann Viktor vorsichtig. »Ich weiß ja nicht genau, was zwischen euch vorgefallen ist. Geht mich ja auch nichts an.« Adam scharrte verlegen mit seinen Sneakern über das Linoleum. Aber was auch immer es war, es hat ihn ordentlich mitgenommen. »Ist verständlich«, brummte Adam lapidar. »Er hatte das doch alles gar nicht so gewollt. Der Brief sollte das doch alles erklären, sollte Vincent wissen lassen, dass er genauso fühlte und ihn in seinem Leben wollte.« Adam musste Viktor recht geben. Er hasste es, dass Vincent ihn jetzt ansah wie ein scheues Reh. Früher, vor seinem Abgang, war da immer diese Direktheit gewesen, diese Offenheit. Klar hatten sie sich hin und wieder gezankt, aber es war immer alles locker gewesen, alles nicht so schlimm. Sein Abgang hatte diese Offenheit bei Vincent eingerissen, das Vertrauen zerstört und Adam würde es erst zurückgewinnen müssen, Stück für Stück. »Bitte versprich mir einfach, dass du mit ihm redest, ja?« »Ich will das ja selber«, setzte Adam an, um sich zu rechtfertigen. Eine helle Stimme räusperte sich hinter ihnen, woraufhin sie sich beide umdrehten. Eine junge, brünette Frau, die mit an Viktors Tischgruppe saß, deutete diskret in Richtung Tür, durch die Vincent gerade gelaufen kam. Viktor nickte der Frau dankend zu und Adam fragte sich schon, wer das denn überhaupt war und was sie wusste. »Adam Ratschek«, stellte er sich vor und streckte ihr eine Hand entgegen. »Viola, Viola Reusch, ich bin Praktikantin hier«, erwiderte sie mit einem freundlichen Lächeln und musterte Adam von oben bis unten. »Ach bitte, Viola, du bist so viel mehr als das«, warf Vincent verschmitzt ein. »Und du, Raubtierfütterung beendet?«, fragte Adam verschmitzt in Richtung Vincent. Der verdrehte die Augen, aber Adam konnte auch seine Mundwinkel leicht zucken sehen. Und zu seiner Freude nahm Vincent den Sicherheitsabstand, den er Adam gegenüber den ganzen Tag bislang eingehalten hatte, nicht mehr so wichtig und lehnte sich direkt neben ihm über eine Stuhllehne. Adam blickte auf und sah, wie Viola und Viktor die Köpfe zusammengesteckt hatten und irgendwas tuschelten. Er verstand nichts, nur dass die Praktikantin mit Blick auf ihn und Vincent sagte, »Also ich sehe das schon irgendwie.« Vincent räusperte sich laut. »Gab's denn was zum Fall zu sagen? Das interessiert uns dann bestimmt alle.« Viola und Viktor schüttelten ertappt wie 2 Schulkinder mit den Köpfen. Adam blickte zwischen den beiden und Vincent hin und her und irgendwie kam ihm das Gefühl, dass alle etwas wussten, nur er nicht. »Wo hast du denn Rogoff gelassen?«, wechselte Viktor das Thema. »Bist du ihn endlich losgeworden?« »Wieso, eifersüchtig?«, grinste Vincent und legte überschwänglich eine Hand auf Viktors Schulter. »Auf ihn immer«, erwiderte Viktor und schubste Vincent leicht mit seiner Hüfte an. Vincent lachte, Viktor lachte, Viola lachte und Adam fühlte sich irgendwie fehl am Platz. Ein ekelhaftes Gefühl machte sich in seiner Magengegend breit und irgendwas an dieser ganzen Situation machte ihn wütend. Er wusste nur nicht was. Vielleicht, dass alle sich so gut verstanden, sie ihre kleinen Insiderwitze hatten und Adam ganz offensichtlich ersetzt worden und nicht mehr Teil des Teams war. Aber am Ende des Tages konnte er sich das natürlich nur selbst vorwerfen. »Adam, schön, dich wiederzusehen«, hörte er die vertraute Stimme seines ehemaligen Dienststellenchefs hinter sich. Pawlak ergriff seine Hand in einem schwungvollen Händedruck und lächelte ihn ehrlich an. Zwar war er über Adams Kündigung damals nicht sonderlich erfreut gewesen, natürlich, so dünn wie ihre Personaldecke war, aber so viele Jahre gemeinsame Zusammenarbeit ließen scheinbar auch den ernsten Karol nicht kalt. »Also, was haben wir?«, fragte er dann in die Runde. Vincent und Viktor klärten ihren Chef auf und sogar Viola konnte etwas beisteuern. Sie hatte sich die kompliziert klingende Masterarbeit der Toten zu Gemüte geführt. Adam hörte stumm zu und wiegte sich in einem bittersüßen Gefühl. Einerseits war es schön, die anderen in ihrem Element zu sehen, aber andererseits wurde er somit darin erinnert, dass er hier auf dem Revier nichts mehr zu melden hatte, egal ob er derzeit mitermittelte oder nicht. »Gut, hört euch bitte genauer im privaten Umfeld der Toten um. Der Zoll hat die Zusammenarbeit bestätigt und überwacht die Wasserstraßen. Nicht, dass du, Adam und deine Kollegen die Arbeit nicht ordentlich macht, aber wenn hier tatsächlich Drogen im Spiel sein sollten, wollen wir Bescheid wissen.« Alle nickten und gingen wieder an die Arbeit, als Vincents Handy klingelte. Er blickte auf das Display, er strahlte und nahm ab. »Na, du musst mich ja doll vermissen, wenn du schon wieder anrufst«, flötete Vincent anstatt einer Begrüßung. Vincent lauschte seinem Gegenüber eine Weile, ein breites Grinsen auf seinen Lippen. »Ja, ja, wenn du mich nicht hättest, ich mach dich mal laut.« Adam konnte Rogoff am anderen Ende lachen hören und fragte sich schon, was der denn jetzt von Vincent wollte. Der mittelt doch aktuell gar nicht. »Gibt's denn inzwischen Neuigkeiten? Du weißt doch, ich kann nicht ohne euch«, kam Karl Rogoffs Stimme aus dem Telefon. Alle kicherten daraufhin, besonders Vincent, und Adam wollte gehen, wollte auf den Hacken Kehrtwende machen und abhauen. Dieses Gefühl nahm auch nicht ab, als Vincent dann den alten Kollegen tatsächlich über den aktuellen Ermittlungsstand aufklärte. Adam wollte schon dazwischen gehen und ihn anraunzen, dass ihn das doch nicht zu interessieren habe. Aber klar, das war nicht mehr Adams Entscheidung. Vincent war Hauptkommissar und wenn er fand, dass es eine gute Idee war, einen Kollegen einzuweihen, der sowieso nicht mitermittelte, dann würde er dafür wohl seine Gründe haben. Aus irgendeinem Grund konnte Adam diesen Rogoff nicht leiden. Er konnte gar nicht sagen, warum. Schien er ja ein netter Kerl und Vincent verstand sich auch gut mit ihm. Aber irgendwas war da an ihm. Adam fühlte sich furchtbar fehl am Platz. »Was wäre, wenn Sarah doch erst zu Hause angekommen ist?«, schlug Vincent nach einer Weile vor. »Der Mitbewohner«, sprach Rogoff die Vermutung aus. Vincent zuckte mit den Schultern. »Ist immerhin auch ihr Ex-Freund. Und ihr alle kennt die Statistiken«, erklärte er bedeutungsschwanger. »Er war auch auf ihren Professor ziemlich schlecht zu sprechen.« »War der eifersüchtig?«, fragte Rogoff. »Könnte sein«, überlegte Vincent laut. »Ich meine, wär's nicht sauer auf seinen Ex.« Alle kicherten über Vincents Scherz, Viola schüttelte amüsiert mit dem Kopf und Victor versteckte sich einfach nur hinter seinem Computerbildschirm. »Du ganz besonders, ne?«, murmelte Adam, bevor er sich aufhalten konnte. Die anderen hatten ihn scheinbar gehört. Vincent starrte ihn an mit einer Mischung aus Enttäuschung und Entsetzen und Victor und Viola sahen erst einander und dann Adam und Vincent an, als würden sie mit Popcorn im Kinosaal sitzen. »Was meinst du denn da?« Vincents empörte Nachfrage wurde durch das bekannte Ping von Victors PC unterbrochen, was signalisierte, dass ein Name ihrer Befragten in der Polizeidatenbank aufgetaucht war. »Was haben wir?«, fragte Adam und stellte sich prompt zu seinem Kumpel. Er war noch nie so froh über eine Vorstrafe eines Zeugen gewesen. »Stanko Brill ist polizeilich bekannt«, erläuterte Victor. »Das ist dieser Matrose, der Edwina.« »Was hat er denn angestellt, der Matrose?«, fragte Vincent. Victor scrollte. »Vor 2 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und vermeintlichem Drogenhandel an der deutsch-dänischen Grenze, bekam Bewährung und hat sich seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen.« Irgendetwas klingelte in Adams Oberstübchen. Er konnte nur nicht sagen, was.